1966. Wie selten zuvor spiegeln sich in der Popmusik gesellschaftliche Aufbruchsbewegungen und Umbrüche. Der Kalte Krieg teilt die Welt in Ost und West. Der Arsch der Welt ist Berlin, findet Wolf Biermann. Die ganze Welt hat sich in Ost und West gespalten. Doch Deutschland hat, wie immer auch, die Position gehalten, die Position als Arsch der Welt. Sehr fett und sehr gewichtig. Die Haare in der Kerbe sind aus Stacheldraht, versteht sich. Da selbst das Loch, ich meine Berlin, in sich gespalten ist. One less mind's decay, and there's even less corrosion, then be prepared for a quiet explosion. Als stille Explosion bezeichnet die Band The Ugly aus Birmingham in ihrem Song Quiet Explosion im Januar 1966 die gespenstische Lage. Der Sänger Steve Gibbons singt vor einer psychedelisch-elektronischen Klangwand vom Hunger in der Welt, vom Wahnsinn des Wettrüstens und vom Kalten Krieg. Die Beatles hätten ihm den Weg gewiesen, erklärt Gibbons später. Ihr Beispiel ermutigte uns, eigene Songs zu schreiben. Während sich Musiker in Europa vor dem atomaren Inferno fürchten, verteidigen die USA in Südostasien den freien Westen gegen die kommunistische Bedrohung. Der anfangs noch verharmlosend sogenannte Konflikt in Vietnam wächst sich aus zum heißen Krieg. 1966 müssen mehr junge Amerikaner zum Militär als je zuvor. So kommt es zu einer auf den ersten Blick paradoxen Konstellation. Weite Teile der Jugend der westlichen Welt demonstrieren gegen den Krieg der USA in Vietnam und konsumieren begeistert die Erzeugnisse der amerikanischen Popkultur. Was war eigentlich der populärste Song in den USA in diesem zugespitzten Jahr 1966? These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Nancy Sinatra, die Rächerin der gepeinigten Frauen. Ihr Lied von den Stiefeln, mit denen sie über ihn hinwegfegen wird, der erste feministische Welthit der Popgeschichte. In den Jahrescharts 1966 in den USA reicht es allerdings nur für Platz 13. Die Mamas and Papas träumen von Kalifornien, dem gelobten Land der Hippies, der Heimstatt von Love and Peace. In den Jahrescharts belegt California Dreaming aber nur Platz 10. Was aber war der populärste Song 1966 in den USA? Silver wings upon their chest. Im Mai 1965 gerät Staff Sergeant Barry Sadler im vietnamesischen Dschungel in eine giftige Bambusfalle. Sadler ist Soldat bei den Green Berets, einer Spezialeinheit mit grünen Mützen. Im Lazarett schreibt der Sergeant einen Song. Im Marschrhythmus lobt er den Mut der Soldaten, die furchtlos springen, wenn's sein muss, in den Tod. Fearless men who jump and die. Am 5. März 1966 klettert The Ballad of the Green Berets an die Spitze der US-Charts und bleibt dort 5 Wochen lang. It's a very haunted, doom-laden ballad. Es ist eine gespenstische, düstere Ballade, sehr traditionell mit einem militärischen Beat. Der Song klingt komplett anders als der Großteil der Popmusik dieser Zeit. Und das soll er auch. And, it was meant to be. Sagt der britische Pophistoriker John Savage. Der Vietnamkrieg spaltet die amerikanische Gesellschaft und treibt die Welt auf die Barrikaden. Die Protestbewegung wird maßgeblich getragen von der Popkultur. Den Soundtrack zu den Demonstrationen liefern Antikriegslieder von Bob Dylan, Joan Baez und all den anderen. Aber es gibt auch die ganz anderen, die gar nicht so schweigsame Mehrheit. Die populäre Schlagersängerin Connie Francis träumt 1966 davon, als Krankenschwester in Vietnam zu arbeiten, da wo die Action ist. Unterdessen prophezeit Henrik Herbert Lodge, der amerikanische Botschafter in Südvietnam, sensationelle militärische Erfolge für das kommende Jahr 1967. Green Berets war so erfolgreich, weil es ein Protestvotum war. Für Patriotismus, für den Krieg, für traditionelle amerikanische Werte und gegen all die langhaarigen Kreaturen, die sich ausbreiten in den Jugendmedien und im Fernsehen. 100 Mann und kein Befehl. Auch in Deutschland existiert 1966 eine schweigende Mehrheit. Für Patriotismus, für traditionelle deutsche Werte, allerdings nicht so eindeutig für den Krieg. Die letzte Niederlage ist ja gerade erst 20 Jahre her. Auf Platz 1 der deutschen Hitparade landet der beliebte Matrosendarsteller Freddy Quinn. Auch er singt von einem Krieg, den keiner will, wenn auch im straff militärischen Duktus. Im selben Jahr macht sich Freddy Quinn noch einmal zum Sprecher der schweigenden Mehrheit. Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, will? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, will? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir. Wir. Einfach wir. Nur wir. So heißt der Song, mit dem Freddy all denen aus der Seele spricht, die genug haben von Gammlern und Hippies, von Pazifisten und Anti-Autoritären. Wir gegen die. Die Welt ist gespalten 1966, nicht nur im Kalten Krieg. Wir. Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren und muss vor euch jede Achtung verlieren? Wir, wir, wir. Denn jemand muss da sein, der nicht nur vernichtet, der uns unseren Glauben. Sind bereits heute wir. Wer bleibt nicht ewig die lautstarke Meute? Wir.